lässt mir keine Ruhe. Und da hast du gemacht, nun sitzt die Liebe bei Tag und bei Nacht bei mir und sagt mir immer zu, sie kommt von dir. Ich kann sie gar nicht mehr entbehren, doch ich möchte hören, wann stellst du dich selber bei mir ein? Du hast mir heimlich die Liebe im Haus gebracht, nun lass mich bitte mit der Liebe nicht allein.